Kapitel 3 Eulenspiegel als Medikus. Eulenspiegel wandert Richtung Süden weiter. So kommt er nach Nürnberg. Hier kennt ihn keiner. Es gibt dort ein großes Krankenhaus, das ist immer voll. Einen Arzt brauchen die, denkt Eulenspiegel und lässt am Rathaus und an allen Kirchen anschlagen. Bin Arzt und mache Kranke gesund. Schon früh am nächsten Morgen kommt der Meister des Nürnberger Spitals zu ihm. Ist das wahr? Fragt er. Unser Krankenhaus ist voll und wir wissen nicht mehr, was wir mit all den Kranken tun sollen. Könnt ihr uns helfen? Aber sicher, die mache ich alle gesund. Der Spitalmeister ist skeptisch. Und was wollt ihr dafür? Lasst mir einen Tag Zeit. Wenn dann alle gesund sind, gebt ihr mir 200 Gulden. Wenn noch einer krank ist, gebt ihr mir nichts. Diesen Vorschlag findet der Spitalmeister wunderbar und gibt Eulenspiegel gleich 20 Gulden. Er geht sofort in das Spital, sieht sich jeden einzelnen Kranken persönlich an und fragt, was ihm denn fehlt. Gut, sagt er dann. Ich kann dir helfen, aber du darfst niemandem etwas von dem sagen, was du jetzt von mir hörst. Jeder der Kranken verspricht ihm das gern. Siehst du, erklärt Eulenspiegel dann dem Kranken, ich kann dir nur helfen, wenn ich die richtige Medizin habe. Die ist allerdings nicht schwer zu bekommen. Ich brauche nur den von euch zu töten, der am kränksten ist, und ihn zu Pulver zu verarbeiten. Fertig ist das Medikament, mit dem ich allen anderen helfen kann. Wenn ich morgen früh laut rufe, kommt heraus, brauchst du nur aufzustehen und herauszukommen. Denk daran, wer als letzter noch liegt, der wird, nun du weißt, den letzten beißen die Hunde. Am nächsten Morgen stellt sich Eulenspiegel mit dem Spitalmeister vor das Krankenhaus und ruft. Wer nicht mehr krank ist, soll zu uns herauskommen. Da kommen sie, einer nach dem anderen. Einige haben seit 10 Jahren ihr Bett nicht mehr verlassen. Heute kommen sie alle vor die Tür. Keiner bleibt im Krankenhaus liegen. Der Spitalmeister kann es nicht glauben. Alle gesund? Natürlich, sagt Eulenspiegel trocken. Der Spitalmeister gibt ihm den Sack mit den 200 Gulden. Eulenspiegel reist schnell weiter. Ihr wisst ja, erklärt er dem Spitalmeister noch, es gibt so viele Kranke auf der Welt. Die brauchen mich. Gegen Abend ist das Krankenhaus wieder voll. Die Leute sind alle zurückgekommen. Heute Morgen wart ihr doch gesund, sagt der Spitalmeister. Die Kranken erzählen ihm, was Eulenspiegel ihnen gesagt hat. Aber der ist schon über alle Berge. Mit Schalkheit bin ich ja nun gesegnet, sagt sich Eulenspiegel. Aber das ist doch nicht alles. Ich will nach Rom gehen, den Papst besuchen. Wie sagt man doch? Wenn du nach Rom ziehst, kommst du gesegnet zurück. Er findet ein schönes Gasthaus in Rom. Woher kommt ihr denn? Fragt die Wirtin und denkt. So ein schöner junger Mann, das gibt's hier nicht oft. Aus Sachsen komme ich, Frau Wirtin, aus dem Nordosten. Und bin hier, weil ich den Papst sprechen möchte. Den Papst? Sehen könnt ihr ihn, aber mit ihm sprechen. Das könnt ihr vergessen. Ich bin seit vielen Jahren hier und habe nie mit ihm sprechen können. Der Papst. 100 Dukaten würde ich geben, wenn er zu mir nur ein Wort sagen würde. 100 Dukaten? Wirklich? Wenn ich euch zu ihm bringe, Frau Wirtin, und er mit euch spricht, gebt ihr mir 100 Dukaten? Sage ich doch. Natürlich, antwortet die Wirtin, doch sie denkt, den Papst, das schafft er nicht, der schöne Fremde. In der folgenden Woche liest der Papst eine Messe in der Kapelle St. Johann Latronen. Eulenspiegel kommt früh in die Kapelle und stellt sich vorne hin. Bei der Messe, der Papst spricht ein stilles Gebet, dreht sich Eulenspiegel um. Die Kardinäle sehen das. Dieser schöne junge Mann dort, warum steht er da mit dem Rücken zu uns und zum Altar? Am Ende der Messe sagen sie es dem Papst. Auch er hat Eulenspiegel gesehen. Wirklich hübsch, dieser Junge. Aber vielleicht ist er ein Ketzer. Bringt ihn zu mir. Drei Kardinäle gehen zu Eulenspiegel. Junger Mann, der Papst will euch sprechen. Der Papst fragt Eulenspiegel: Glaubst du an Gott, mein Sohn? Bist du ein rechter Christ? Ja, das bin ich. Und ich glaube das, was meine Wirtin glaubt. Deine Wirtin? Fragt der Papst. Zu den Kardinälen sagt er: Geht mir diese Wirtin holen. Vielleicht ist das eine Ketzerin. Kurze Zeit später kommen die Kardinäle mit der Wirtin herein. Nun, meine Tochter, bist du eine rechte Christin? Glaubst du an Gott, an Gottes Sohn und den Heiligen Geist? Aber ja, mein Papst, antwortet sie. Ich glaube an die Lehre der einen heiligen Kirche. Seht ihr? Sagt Eulenspiegel. Und das glaube ich auch, denn ich bin ein guter Christ. Warum stehst du dann bei der Messe mit dem Rücken zum Altar? Fragt ihn jetzt der Papst. Ich bin so ein armer Sünder, erklärt ihm Eulenspiegel. Da dachte ich, ich bin nicht gut genug, um den Altar direkt anzusehen. So ist das. Na, dann ist es ja gut. Nun geht hin in Frieden. 100 Dukaten, Frau Wirtin, sagt Eulenspiegel auf dem Weg zurück ins Wirtshaus. Jetzt habt ihr ja mit dem Papst gesprochen, Frau Wirtin, und das habt ihr mir zu verdanken. Am nächsten Morgen reist er ab, um 100 Dukaten reicher. So kommt Eulenspiegel mit Geld gesegnet aus Rom wieder nach Deutschland zurück.